wenn wir uns im Folgenden jetzt auf Burschenschafter beziehen, dann beziehen wir uns ausschließlich auf deutschnationale Burschenschafter. Es mögen zwar manche Phänomene, die wir ansprechen, auch auf andere burschenschaftliche Typen irgendwie zutreffen, aber unsere Kritik richtet sich in erster Linie eben an die deutschnationalen Burschenschaften. Ich finde, wenn man sich deutschnationale Burschenschafter eben ansieht, dann lässt sich da eine gewisse Trias in der burschenschaftlichen Organisation feststellen. Einerseits ist eine der wahrscheinlich bedeutendsten Säulen natürlich der völkische Nationalismus, auf der anderen Seite das männerbündische Prinzip und nicht zuletzt auch Brauchtumsformen, die genau auf diese zwei Organisationsformen, Ideologien dann halt eben auch bezogen sind. Zum völkischen Nationalismus möchte ich nur ganz, ganz kurz sagen, weil es die meisten wahrscheinlich eh wissen. Es geht halt eben um den starken Bezug auf ein bestimmtes deutsches Volk als Ideal. Dieses deutsche Volk, da kann man natürlich nicht einfach dazugehören, sondern das ist ein gewachsenes, homogenes, das sich halt eben über die biologische Abstammung definiert und ein deutscher Pass oder in Österreich halt eben ein österreichischer Pass reicht halt nicht, um da dazugehören zu können. Das ist natürlich schon irgendwie ganz stark mit der Entstehungsgeschichte der deutschen Burschenschaften in Verbindung zu sehen, die ja irgendwie entstanden sind nach den Napoleonischen Kriegen, wo es eine Hochzeit des deutschen Nationalismus halt eben gegeben hat und wo Burschenschaften halt auch ganz, ganz stark irgendwie als Gegenbewegung zu Emanzipation und Freiheit eben entstanden sind. Wie ich schon erwähnt habe, homogenes, gewachsenes Wesen dieses deutschen Volkes ist natürlich auch ganz stark antisemitisch und rassistisch aufgeladen, verbunden eben mit dem Prinzip des Anti-Egalitarismus, also es wird halt von einer natürlichen Ungleichheit der Völker ausgegangen, die halt dann bis hin zum übersteigerten Sozialdarwinismus reicht. Also jedes Volk hat halt bestimmte Aufgaben und Rollen zu erfüllen und das deutsche Volk darin halt eine ganz, ganz besondere. Zum männerbündischen Prinzip der Burschenschaften ist zu sagen, dass dieses Prinzip in erster Linie als ein politisches Ordnungskonzept fungiert. Also es regelt auf der einen Seite natürlich die Geschlechtertrennung. Man weiß ja, Burschenschafter sind ein Männerverein. Auf der anderen Seite reglementiert es aber zwischenmenschliche Beziehungen überhaupt auch. Als Organisationsform in Verbindung halt eben mit Wertvorstellungen wie Autorität, Hierarchie, Opferbereitschaft, Traditionsbewusstsein. Durch dieses Strukturprinzip wird auch eine ganz, ganz bestimmte heroische, virile Männlichkeit hergestellt, an der halt nicht alle teilhaben können. Nicht alle können halt so heroische Männer sein, es können eben nur Deutsche sein. Und dieses Prinzip sichert dann natürlich auch eine gewisse Hegemonie von Männlichkeiten. Das heißt, dass halt eben nur diese Elitären, die sich halt eben die anerzogenen Verhaltensweisen aneignen, die den männerbündischen Organisationsformen halt wirklich, die halt auch wirklich erfüllen, die können dann halt eben Teil von diesem Männerbund sein. Das hat natürlich auch für das Individuum an sich einen bestimmten psychischen Gewinn, nämlich, dass Widersprüche dadurch halt eben aufgelöst werden. Es kommt zu einer Auslöschung der Differenz, auch Ängste vor Freiheit und Verantwortung können damit halt eben getilgt werden und es kommt halt zu einer kompletten Identifikation mit den Prinzipien, die ich eh schon teilweise erwähnt habe, also halt eben wie Hierarchie, wie Autorität. Und durch diese Organisationsform, beziehungsweise insbesondere die Reglementierung halt eben auch der zwischenmenschlichen Beziehungen, ergeben sich dann halt auch unterschiedliche Positionen innerhalb der burschenschaftlichen Hierarchie. Also man fängt ja an als Fuchs, man wird dann halt eben zum Bursch und schlussendlich zum alten Herr. Und da wird halt eben auch ganz stark deutlich, dass halt dieser Gedanke, dass man halt eben zuerst dienen können muss oder sich unterordnen können muss, ausschlaggebend dafür ist, dass man halt zuerst später dann halt eben auch eine Führungsrolle überhaupt übernehmen kann. Also um das kurz vulgär auszudrücken, man muss halt zuerst buckeln können, um dann später auch nach unten treten zu können. Und die Erziehung zu diesen reglementierten Verhaltensweisen, die ja also einerseits das Verbindungsleben jetzt auf der Bude prägen, aber natürlich auch das gesellschaftliche Leben, weil Burschenschafter müssen ja auch irgendwie im gesellschaftlichen Leben gewisse Verhaltensweisen an den Tag legen, die ganz, ganz stark reglementiert und vorgeschrieben sind. Das sind halt auch dann die Verhaltensweisen, die man halt eben autoritären Charakteren eben zuschreiben würde, würde ich mal sagen. Und da kommen wir dann auch zu der dritten Säule dieser Trias, die ich am Anfang angesprochen habe, nämlich dem Brauchtum beziehungsweise den Traditionsritualen, die halt eben auf genau diese zwei Sachen, den völkischen Nationalismus und das männerbündische Prinzip andererseits eben damit in Verbindung stehen. Und da ist nämlich das zentrale Moment das Ritual der Mensur, was halt eben ein Teil von dieser streng reglementierten Abläufe auf der Bude im Verbindungswesen halt eben als das fungiert und was halt auch als eine Form der Erziehung zur Standhaltung, zur Beherrschung, eine Erziehung zur Opferbereitschaft und Einsatzbereitschaft halt eben gesehen werden kann. Die Mensuren müssen halt eben gefochten werden in pflichtschlagenden Verbindungen. Einerseits, um sich halt den Status in der eigenen Burschenschaft zu sichern. Andererseits sind sie aber auch ganz, ganz stark als Symbol erkennbar für die Einsatzbereitschaft, für die Gemeinschaft und dann in weiterer Folge natürlich auch fürs Vaterland. Damit einhergehen dann natürlich auch weitere Werte wie Tapferkeit, Härte, und jene, die halt dieser Mensur standgehalten haben und nicht zurückgewichen sind, sich beherrscht haben, denen kommt dann halt eben auch diese Elitefunktion zu. Also die können sich dann selbst halt eben auch als die Elite sehen und gleichzeitig auch vom Pöbel abgrenzen. Oder was ja sich irgendwie auch zeigt an der Zurschaustellung von Schmissen, wo sich halt Burschenschafter nicht nur so vom verweichlichten studentischen Milieu abgrenzen können, sondern halt eben auch von anderen Männern, denen Virilität, also Wehrhaftigkeit und Mannhaftigkeit halt eben abgesprochen wird, wie halt Juden zum Beispiel oder anderen verweichlichten Männern. Wie genau könnten wir uns das Leben denn, um das nochmal zu verdeutlichen, so eine Autorität und Männlichkeit auf der Bude, magst du da ein bisschen erzählen zu, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also zum Verbindungsleben auf der Bude lässt sich natürlich einiges erzählen. Also prinzipiell vielleicht kann man gleich mal festhalten, dass natürlich alle Veranstaltungen unter Ausschluss von Frauen stattfinden. Frauen dürfen nur zu extra dafür geöffneten Veranstaltungen kommen. An anderen Veranstaltungen dürfen sie halt eben nicht teilnehmen. Und ja, wie die burschenschaftliche Hierarchie eben vorschreibt, fängt man ja als Fuchs an, also anfangs sogar auf Probe und ist dann halt eben einem Burschen zugeteilt und muss für diesen Burschen dann halt auch gewisse Dienste erledigen. Und da gibt es die immer wieder gern erzählten Geschichten, dass beispielsweise an so Budenabenden, wo Pflichtsaufen auf der Tagesordnung steht, die Burschen nicht aufstehen dürfen, um eben aufs Klo zu gehen und ihre Notdurft zu verrichten, sondern dass die Füchse da unter den Tischen eben mit Kübeln, wo halt eben reingepisst wird, diese Kübel halt eben entleeren müssen oder halt eben auch die Kotze von den Burschenschaftern eben wegputzen und so weiter. Und das zeigt ja schon auch recht deutlich, wie erniedrigend das auch ist. Oder auch, wenn man bei der Mensur zum Beispiel zurückweicht und sich deckt oder schützt, dann ist es natürlich auch ein Indiz dafür, dass man halt nicht mannhaft ist, dass man nicht standhält, dass verweichlicht ist, sich fürchtet, was auch immer. Und ich meine, der Umgang mit dem eigenen Körper, also irgendwie so das eigene Wohl oder die eigene Unversehrtheit, ist ja in burschenschaftlichen Kreisen ja sowieso komplett aufgehoben, sondern auch ziemlich autodestruktiv. Und damit fängt eigentlich auch so die Entwürdigung an und das Moment, wo das Individuum eigentlich auch gebrochen wird und sich halt eben diesen Werten, Idealen halt eben unterwirft, indem es halt einfach nicht mal mehr den eigenen Körper respektiert. Der nächste Punkt ist übertitelt mit den drei Begriffen Lebensbundprinzip, Tradition und Elitegedanken. Das kam zwar alles schon so ein bisschen auf, wir würden das aber gerne nochmal ausführlich machen. Fanja, wie sieht das denn da aus? Also ich würde vielleicht gleich mal mit dem Lebensbundprinzip beginnen. Also die Konzeption des Lebensbunds ist ein zentrales Prinzip im burschenschaftlichen Milieu. Einerseits dient es als pädagogisch-moralische Präginstanz und ist andererseits auch Grundlage für das Herausbilden von Seilschaften, die ja auch ganz, ganz zentral sind bei Burschenschaften. Also die Mitglieder der Burschenschaft verpflichten sich eigentlich ein Leben lang Teil dieser Burschenschaft zu sein oder dieser Burschenschaft anzugehören, auch nach ihrer aktiven Zeit, also in der Zeit, wenn sie dann alte Herren sind. Diese alten Herren zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihr Studium schon natürlich erfolgreich absolviert haben und im Berufsleben stehen. Und diese unterstützen die Burschenschaft einerseits finanziell, aber vor allem mit der Vergabe von prestigeträchtigen Jobs. Dazu ist vielleicht noch zu sagen, dass ein freiwilliger Austritt aus einer Burschenschaft nicht vorgesehen ist, sondern nur die Burschenschaft selbst durch eine Demission, also durch den Ausschluss, diese Verbindung beenden kann. Das ist dann sozusagen, wird man unehrenhaft aus der Burschenschaft entlassen. Es gibt zahlreiche Beispiele aus Politik und Wirtschaft, die zeigen, dass Burschenschafter ihren Verbindungsbrüdern zu einflussreichen Stellungen verhelfen. Also ganz grob könnte man das zusammenfassen mit: ein Burschenschafter kommt selten allein. Also da werden dann gerne die Verbindungsbrüder dann mit nachgezogen. Und hier ist dann auch noch dazu zu sagen, dass abgesehen von dieser Seilschaft und dieser Jobvergabe natürlich der auf den Buden erlernte Habitus zusammen mit dem Selbstverständnis als Funktionselite natürlich in männerdominierten Branchen und Bereichen nicht von Nachteil ist. Also hier diese Fähigkeiten, die in der Bude irgendwie auch angelernt wurden, dann vom Einsatz kommen. Kannst du uns da vielleicht noch ein paar Personenbeispiele nennen? Sicher das beste Beispiel ist die Debatte rund um den dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf in Österreich. Wo zum ersten Mal dieses Lebensbundprinzip der Burschenschaft nicht nur von sozusagen in jetzt Autorinnenkollektiven besprochen wurde, sondern zum ersten Mal auch in einer breiten Öffentlichkeit debattiert wurde. Die Wahl von Martin Graf zum dritten Nationalratspräsidenten in Österreich war sehr umstritten, weil Martin Graf Mitglied der rechtsextremen Burschenschaft Olympia ist, die schon in den vergangenen Jahren immer wieder zu kleinen Skandelchen in der Öffentlichkeit so eine Berühmtheit erlangt haben und dann sozusagen die Mandatare der SPÖ, der Sozialdemokratischen Partei Österreichs, von einer breiten Zivilgesellschaft auch aufgefordert wurden, diesen Herrn nicht zu wählen, weil er Mitglied der Burschenschaft ist. Martin Graf hat dann eine Pressekonferenz abgehalten, wo er sich distanziert hat vom Nationalsozialismus und, Zitat, anderen totalitären Regimen und gesagt hat, er könnte nicht aus der Burschenschaft austreten, weil das ein Lebensbund wäre und man da nicht von heute auf morgen einfach sagen kann, ich gehöre da nicht mehr dazu. Dies wurde in Österreich zur Kenntnis genommen, nicht weiter debattiert und Martin Graf sehr wohl zum dritten Nationalratspräsidenten gewählt. Dann hat er zwei parlamentarische Mitarbeiter gehabt, wovon einer, Sebastian Ploner, auch Mitglied der Burschenschaft Olympia war, kann man mittlerweile, glaube ich, sagen. Und es gibt zahlreiche andere Beispiele in staatsnahen Betrieben wie der Autobahnbaugesellschaft Asfinag oder dem Forschungszentrum Seibersdorf in Österreich, wo Burschenschaften an zentralen Positionen sitzen. Gut, also der Antisemitismus war von Beginn an eigentlich fester Bestandteil des burschenschaftlichen Weltbildes. Den Ursprung nimmt die Verbreitung der Idee der Aufklärung in Europa und die Einführung des sogenannten Code Civil in den von Napoleon besetzten deutschen Gebieten. Dieses bürgerliche Gesetzbuch wurde unter anderem von national gesinnten deutschen Studenten abgelehnt. Und sie haben sich dann sozusagen zusammengerottet und Korps gegründet, die sich an den Kämpfen gegen die Heere Napoleons beteiligt haben. Schon zu der Zeit wurden Jüdinnen und Juden als fünfte Kolonne Frankreichs gesehen und als ein fremdes Volk bezeichnet. Dies wurzelt eigentlich aus dieser absurden Idee, die auch Lila kurz angesprochen hat, einer organisch gewachsenen Gemeinschaft der Deutschen, die natürlich so auf dem deutschen Blut basiert. Also Jüdinnen und Juden wurden bereits da nicht über ihre Religion, sondern über ihre Rasse definiert. Und diese Vorstellung war verbunden mit der Festschreibung und natürlich der Abgrenzung von Feinden. Und nach außen hin waren es die Franzosen und im Inneren waren die Feinde die Jüdinnen und die Juden. Als nächstes sozusagen prägende Ereignis kann man 1817 das Wartburgfest festmachen, wo Burschenschaften bei der ersten deutschen Bücherverbrennung unter anderem die Schrift von Saul Ascher, Germanomanie, verbrannt haben. Und dann natürlich die Einführung des Arierparagraphen 1820. In Österreich gibt es da eine ganz stringente Kontinuität. Also in den 1930ern waren österreichische deutsche Burschenschaften maßgeblich an der Vorbereitung der Machtergreifung Hitlers beteiligt und haben sich entgegen ihrer Legenden, dass sie verboten wurden unter dem Nationalsozialismus, selbst aufgelöst, um dann geschlossen in den Deutschen Studentenbund überzugehen. Auch nach 1945 haben zum Beispiel österreichische deutsche Burschenschafter am Arierparagraphen festgehalten. Und natürlich bereits die Urburschenschaft von 1815 hat bestimmt, dass nur ein Deutscher und ein Christ Mitglied einer Burschenschaft werden könne. Also das ist natürlich auch nicht auf die Staatszugehörigkeit zugezogen, sondern begründet auf dem deutschen Blute sozusagen. Vielleicht noch ganz kurz zu Geschlechterzuschreibungen. Diese sind auch sehr oft mit antisemitischen Stereotypen in Verbindung gebracht. Also da spricht man dann sehr oft von einem verweichlichten jüdischen Mann oder dann wird zum Beispiel auch an die Beschneidung hergenommen, um über eine Verkürzung des Penises zu reden, also sozusagen das als Symbol für eine verkrüppelte Männlichkeit zu interpretieren und nur der deutsche wehrhafte Mann, der seine Mensuren schlägt, sozusagen ist vollwertig und alles andere ist eine verweichlichte Abweichung davon. Okay, und wie können wir uns den Unterschied denn zwischen deutschen und österreichischen Burschenschaften vorstellen? Also ich würde hier zwei Merkmale hervorheben. Das eine ist natürlich die aktuelle gesellschaftliche Relevanz von Burschenschaften in Österreich und in Deutschland. Also in Österreich, das haben wir hier jetzt bislang noch gar nicht erwähnt, fungieren Burschenschafter immer wieder als akademisches Rückgrat der Freiheitlichen Partei Österreichs und als Personalreservoir. Das heißt, dass halt Burschenschafter ganz stark in der Freiheitlichen Partei Österreichs vertreten sind. Vielleicht auch noch kurz eine Anmerkung, die Freiheitliche Partei Österreichs ist auf gar keinen Fall mit der FDP zu vergleichen. Also es ist keine wirtschaftsliberale Partei, sondern eher eine für Rechtsextremismus offene, wenn nicht gar selbst rechtsextreme Partei, auch schon aus ihrer Entstehungsgeschichte heraus, aber das möchte darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, weil es ja um die Unterschiede geht zwischen deutschen und österreichischen Burschenschaften. Wichtig ist auf jeden Fall festzuhalten, dass Burschenschafter in Österreich eben kein marginalisiertes gesellschaftliches Randphänomen sind, sondern vielmehr in der Mitte der Gesellschaft stehen. Also in der vergangenen Legislaturperiode waren beispielsweise 15 von 19 Nationalratsabgeordneten der FPÖ Mitglieder in schlagenden Burschenschaften. Und diese Relevanz kommt ihnen in Deutschland auf jeden Fall nicht zu, würde ich mal behaupten. Auch wenn natürlich in Deutschland in letzter Zeit sich auch die Anlässe gehäuft haben, wo man eben drauf gekommen ist, dass Menschen in wichtigen politischen Funktionen halt eben auch Mitglieder von deutschen nationalen Burschenschaften sind. Ein weiterer entscheidender Unterschied ist natürlich auch die ideologische Komponente, also die ÖSIs waren immer schon besonders deutsch, das sicher nicht zuletzt auch aufgrund ihrer prekären Identität eines, ich würde es mal bezeichnen, Grenzlanddeutschtums. Also sie sind ja keine richtigen Deutschen, sondern ÖSIs und deswegen müssen sie sich ihrer Deutschheit immer ganz besonders vergewissern und besonders deutsch halt eben auftreten. Und das hat sich beispielsweise auch gezeigt, als die österreichischen Burschenschaften in den Dachverband, die deutsche Burschenschaft, eben aufgenommen worden sind und sich eigentlich, also da seit den 1970er Jahren, auch eben eine Radikalisierung festmachen hat lassen der deutschen Burschenschaft, was nicht zuletzt eben darauf zurückzuführen ist, auf den starken Einfluss der österreichischen Burschenschaften. Es ist dann in den Folgejahren auch immer wieder zu Flügelkämpfen gekommen, bis dann 1996 halt eben der liberalere Teil der Burschenschafter aus der deutschen Burschenschaft ausgetreten ist, aus diesem Dachverband und halt eben eine liberalere Version halt eben gegründet hat, unter Anführungszeichen natürlich liberalere Version, nämlich die neue deutsche Burschenschaft. Und auch da ist ihnen keine einzige österreichische Burschenschaft gefolgt. Also das würde ich mal sagen und Fania hat auch noch was zu sagen. Ja, und in Österreich fungieren deutschnationale Burschenschaften auch als als eine Art Bindeglied oder Scharnierfunktion zwischen dem legalen Rechtsextremismus und eben dem parlamentarischen. Und ein aktuelles Beispiel ist die Diskussion rund um die Neonazi-Homepage Alpen-Donau, wo jetzt eben immer mehr zutage kommt, wie weit eigentlich die Verstrickungen zwischen Burschenschaften und den militanten Neonazismus sind, also ganz konkret sind Burschenschafter maßgeblich an der Entstehung und auch dem Inhalt dieser Homepage beteiligt. Hallo auf FSK, ihr hört die Sendung Allein schon Burschis. Wir führen ein Interview mit zwei Expertinnen aus Wien, die Autorin der Broschüre Studentische Verbindung, Völkische Verbindung. Beiträge aus dem deutsch-nationalen Kooperationsunwesen in Österreich sind. Wir haben soeben gehört oder wir haben uns über so ein paar Begriffe Grundlagen zum Burschenschaftswesen erarbeitet. Als da wären zunächst eine autoritär, hierarchisch geordnete, männerbündisch organisierte Verfassung, in der über einen völkischen Nationalismus, also über Blut- und Bodenideologie bestimmt wird, wer dazugehören kann, wo nur Männer dazugehören dürfen und diese sich auch beweisen dürfen und sich nicht effeminiert zeigen dürfen, in der ein Brauchtum und Tradition sicherstellen, dass genau diese Ordnung aufrechterhalten werden und diese in einem Lebensbund, in einem, Fanny hat das so schön vorhin gesagt, in dem Satz, ein Burschi kommt selten allein, sich gegenseitig dann Position und Einkommen sichern und die natürlich die grundsätzlich antisemitisch strukturiert sind. Wir wollen uns jetzt gerade aus den verschiedenen Standpunkten, wir sitzen hier mit der Redaktion in Hamburg und ihr eben im fernen Österreich, eine der Frage beschäftigen, oder die wirft sich natürlich geradezu aus, wie geht man damit denn jetzt um? Und wir haben den Eindruck, in Österreich würde sich das tatsächlich auch sehr darauf abzielen, auf genau diese Analyse abzielen, in der man sagt, okay, wir schauen uns diese Burschenschaftler an und hacken darauf ein, was sie sich darbietet. Aber wir sind gespannt und hören euch erstmal zu. Was sagt ihr dazu? Ja, also in Österreich, vor allem in Wien, gibt es eigentlich immer wieder Proteste gegen deutschnationale Burschenschaften. Die Anlässe dafür gibt es genügende. Also es gibt zahlreiche Stiftungsfeste, Kommerze, Bälle, Vorträge von dubiosen pseudowissenschaftlichen Vortragenden etc. etc. Also die Anlässe sind mehr als ergiebig. Ein fixer Protest Ort ist sozusagen die Universitätsrampe der Uni Wien, weil sich dort eigentlich seit Jahren aus Tradition deutschnationale Burschenschaften treffen, und zwar Punkt 12 Uhr, um Präsenz zu zeigen. Und früher war das auch, um sozusagen Mitglieder zu keilen, also zu werben. Diese Proteste sind mal größer, mal weniger groß. 2004 ist hier sicher als einer der größten Proteste zu nennen, wo mehrere tausend Studierende vor der Universitätsrampe sich eingefunden haben und im Zuge dieses Protests dem Siegfriedskopf, also einer Büste, die zu der Zeit noch in der Aula der Universität gestanden ist und ein sehr wichtiges Denkmal der Burschenschaft sozusagen ist, wurde dem dann auch die Nase abgeschlagen, und seitdem befindet er sich nicht mehr in der Aula der Universität Wien. Dann gab es im Jahr 2008 wieder größere Proteste gegen Burschenschaften, woraus dann auch der Protest gegen den rechtsextremen WKR-Ball hervorgegangen ist. Also der WKR ist der Wiener Kooperationsring, das ist so ein Dachverband von, glaube ich, 21 pflichtschlagenden deutschnationalen Burschenschaften in Wien, und die veranstalten jedes Jahr im Jänner einen Ball in der Hofburg, also sozusagen dem traditionsträchtigsten Ort in Wien, um sich einerseits selber zu feiern, und aber auf der anderen Seite dient das mittlerweile als so ein Vernetzungsort für die europäische Rechte. Also da gibt es immer wieder hohe Prominenz zu Besuch, wie die Mussolini zum Beispiel, Vertreter des Front National, diverser Pro-Gruppierungen etc. etc. Also in Wien ist das sozusagen immer ein Dauerthema. Es gibt verschiedene Formen des Protests. Auf der einen Seite eben so kreative Protestformen, wo genau diese hohen Ideale der Burschenschaften, wie zum Beispiel die Mensur, dann veräppelt wird oder heruntergemacht wird, indem man dann rosa-rote Säbel bastelt und etc. etc. Und vielleicht mag noch Lila was dazu sagen. Ja, also nachdem es ja auch immer wieder Kritik gegeben hat, irgendwie, dass sich Antifa-Gruppen ähnlich männerbündisch organisieren würden, wobei dieser Vergleich natürlich auch immer wieder etwas hinkt, aber dass es da halt eine sehr starke Männerdominanz gibt in den Protesten gegen Burschenschaften, was sich auch beispielsweise gezeigt hat, dass dann bei einzelnen Protesten, wo die Burschis auch eigene Schlägertypen mitgenommen haben, die dann so Vorschläge gebracht haben wie: Treffen wir uns 20 gegen 20 dort, wo keine Bullen sind. Nachdem solche Sachen halt eben gegeben hat, ist natürlich auch die feministische Kritik an den Organisationsformen der Gegenproteste immer wieder laut geworden, was dazu geführt hat, dass es bei den meisten Protesten, die es momentan eben gibt, gegen Burschenschaften, so Sachen gibt wie eigene queer-feministische Blöcke, die halt eben versuchen, andere Aktionsformen an den Tag zu legen, wie das halt beispielsweise ein Black Block tut, und damit eben auch irgendwie einen Raum zu stellen für Menschen, die sich halt auf andere Art und Weise als ein Black Block halt eben organisieren wollen und ihren Protest kundtun wollen. Es hat dann auch so einzelne lustige Sachen gegeben, wie einmal hat die Burschenschaft Olympia wieder mal einen volksdeutschen Liederbaden eingeladen, und da hat es dann halt eben eine Kundgebung gegeben unter dem Titel Katzengejammer statt Jammerbaden, wo halt eben alle Leute mit Hello Kitty Masken aufgetreten sind. Dann hat es auch Pink and Silver Radical Cheerleading gegeben bei den Großdemonstrationen. Es hat einzelne Demonstrationen gegeben, wo halt eben auch Frauen immer die erste Reihe gemacht haben oder der erste Block halt eben ein Frauen-Mädchen-Lesben-Block war, manchmal auch transoffen. Das ist in Wien leider eine niemals zu Ende gehende Debatte, ob transoffen oder nicht, hängt auch immer wieder davon ab, wer dazu aufruft. Aber also es zeigt sich halt, dass die Auseinandersetzung mit Burschenschaftern auf keinen Fall jetzt ausschließlich irgendwie so auf männerdominierte Antifa-Kreise reduziert ist, sondern das ist da halt eben ein ziemlich breites Spektrum an Organisationsformen von Gegenprotesten halt eben gibt. Also auch bei der letztjährigen WKR-Demo hat es beispielsweise auch pinke und lilanen Luftballons mit dem Motto Burschis zerplatzen lassen gegeben. Und ja, also es ist eigentlich bei den Protestformen für jeden und jede in der Regel was dabei, wo man sich halt eben einbringen kann. Und bei den ganzen Protesten ist es, die natürlich extrem wichtig sind, ist es aber auch wichtig, sich also sozusagen die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema nicht kurz kommen zu lassen. Und aus diesem Gedanken heraus ist dann eigentlich auch die sogenannte Burschi-Broschüre, also die völkische Verbindung, Verbindungen entstanden, die gerne auch bestellt werden kann. Und zwar auf der Homepage der österreichischen Hochschülerinnenschaft an der Uni Wien. Also die Adresse lautet www.univie.ac.at, wo die Broschüre gerne bestellt und gelesen werden kann. Jetzt bei uns zu Gast ist die Hamburger Aktivistin Lisa und die wird uns ein bisschen was zu den Hamburger Zuständen in Bezug auf Burschenschaften erzählen. Da gibt's nämlich auch einiges, was da im Argen liegt. Herzlich willkommen. Hallo. Vielleicht nochmal ganz kurz zu mir. Ich bin Lisa, ich bin selbst Studentin an der Uni Hamburg und habe mich in den letzten Monaten ein bisschen versucht, mit den studentischen Verbindungen in Hamburg zu beschäftigen. Und wurde jetzt heute eingeladen. Ich habe auch am 25. Oktober schon referiert und auch da schon versucht, einen kleinen Überblick über die Situation in Hamburg zu geben. Vielleicht kurz zu dem, was ich jetzt erzählen will. Ich würde erstmal generell was zur aktuellen Situation in Hamburg erzählen, dann später nochmal ein bisschen genauer auf zwei studentische Verbindungen aus Hamburg eingehen, die einigen sicherlich auch bekannt sein werden. Und dann am Ende noch mal kurz ein bisschen was zu alten Herren in Hamburg, vielleicht ein bisschen was zur Aalhaus-Debatte und sowas beisteuern. Also, in Hamburg gibt's zurzeit 35 studentische Verbindungen. Davon sind 23 aktiv, das heißt, es gibt jeweils mindestens eine Person, die noch aktiv studiert oder zur Schule geht. Drei davon sind gemischtgeschlechtlich, was nicht zwangsläufig heißt, dass sie dort auch Frauen gerade aktiv haben. Die meisten sind nur von aktiven Männern besucht. Es gibt eine reine Damenverbindung in Hamburg, das ist die akademisch-musische Damenverbindung Cecilia zu Hamburg. Die gibt es seit 2006, hat ein Haus in Ohlsdorf und trifft sich meistens zum Singen oder Cocktails trinken und hat sich auch gegründet als Gegenpart zu den ganzen Männerverbindungen, die es gibt. Frauen wollten auch mal in einer studentischen Verbindung sein. Sie machen also das, was die meisten Verbindungen auch tun, wohnen zusammen, treffen sich, verbringen ihre Freizeit zusammen, helfen sich beim Studieren etc. Wie die Cecilia Hamburg haben ja viele Verbindungen in Hamburg Häuser. Die bekanntesten sind bestimmt in der Sirichstraße in Winterhude. Da gibt's ja gleich mehrere davon, da sage ich aber später auch nochmal was zu. In Hamburg gibt es eine große Bandbreite an Verbindungen, die reichen von akademisch-musischen Verbindungen über Verbindungen, die sich eher dem Sport verschrieben haben, zum Beispiel dem Rudern, Verbindungen, die nur an bestimmten Fachbereichen aktiv sind, zum Beispiel der Holzwirtschaft, an konfessionellen Verbindungen oder auch klar völkisch-nationalistischen Verbindungen, die zum Teil sogar neofaschistisch sind und gute Verbindungen in die extreme Rechte haben. Was fast alle Verbindungen gemeinsam haben, ist, dass sie nur Deutsche ohne Migrationshintergrund aufnehmen, die ihren Wehrdienst geleistet haben, wie ja schon gesagt, fast ausschließlich Männer. Es sind die meisten Verbindungen Farben tragen. Das heißt, sie haben eine bestimmte Couleur, über die sie sich identifizieren und gegenüber anderen Verbindungen abgrenzen. Und sind auch, also schlagen die Mensur oder sind zum Teil nicht schlagend. Das ist dann ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie sie so ausgerichtet sind. In Hamburg gibt's an Dachverbänden auch alle möglichen. Jede Verbindung ist in einem Dachverband organisiert, mit dem sie dann in Kontakt tritt mit anderen Verbindungen. An Dachverbänden gibt es dann auch ganz klare völkisch-neofaschistische Dachverbände, die ja vorher auch schon genannt wurden, wie zum Beispiel die Deutsche Burschenschaft. Da sind dann Verbindungen wie die Germania Hamburg, die Germania Königsberg oder die Hansea Alemannia verbunden. Ansonsten gibt es noch den Coburger Konvent, der ja auch jährlich in Coburg einen großen Konvent feiert, der ja in den letzten Jahren auch vermehrt in den Medien auftrat. Konfessionelle Bünde haben ihre Dachverbände in Hamburg. Es gibt den Weinheimer Seniorenkonvent, musische Sonderhausverbände oder auch die Deutsche Gildenschaft. Die letztgenannten sind allerdings relativ inaktiv und auch ziemlich unbekannt. Vor circa 20 Jahren war die Verbindungsszene vor allem an der Uni noch viel aktiver. Es gab Schaukästen an Fachbereichen und in den Mensen. In der Orientierungseinheit wurde massiv Werbung für studentische Verbindungen gemacht. Sie haben geflyert auf dem Campus, in den Mensen, waren in der Hochschulpolitik aktiv. Es gab in den 90ern noch eine Liste, die unter anderem auch zwei Sitze im Studierendenparlament hatte. Und waren damals vor allem an so bestimmten Fachbereichen wie Jura, den Wirtschaftswissenschaften oder der Medizin vertreten. Heute ist das ein bisschen anders. Sie sind generell weniger präsent an der Uni. Es gibt noch einige Einzelpersonen, zum Beispiel vom RCDS, denen Verbindungen nachgesagt werden. Die Studentenverbindungen existieren nach wie vor und machen auch Veranstaltungen, das allerdings wesentlich konspirativer, laden dazu eher ihre eigenen Mitglieder ein und Leute, von denen sie wissen, dass sie eh kommen, und bewerben das nicht mehr öffentlich, was auch darin liegt, dass es in den letzten Jahren vermehrt Protest dagegen gab und somit die Veranstaltungen insgesamt nicht mehr so schön waren. Die aktivsten und auch politischsten Verbindungen in Hamburg sind die des Hamburger Waffenrings. Das ist ein Zusammenschluss von 8 schlagenden Verbindungen aus der Deutschen Burschenschaft, dem Coburger Konvent und dem Korb Immensul. Die treffen sich regelmäßig wechselnd in ihren Verbindungshäusern, schlagen gegenseitig Mensuren und veranstalten auch größere Zusammenkünfte, wie zum Beispiel den feierlichen Festkommers. Den gab es zum 750. Jubiläum der Stadt Königsberg 2006. Das sagt ja vielleicht auch schon einiges aus über die politische Ausrichtung dieser Verbindung. Und genau, der Waffenring ist auch maßgeblich im Akademikerverband Hamburg vertreten. Das ist ein Verband der alten Herren in Hamburg, also derjenigen, die nicht mehr aktiv studieren, aber weiterhin in studentischen Verbindungen sind. Dort werden auch Diskussionen darüber geführt, ob man alle 3 Strophen der Nationalhymne singen sollte oder nicht. Ich glaube, mittlerweile ist das Ergebnis, dass man sich darauf geeinigt hat, nicht alle 3 Strophen zu singen. Aber allein, dass es schon eine solche Debatte gab, ist ja schon ziemlich eindeutig. Um jetzt vielleicht noch mal detaillierter zu den Verbindungen in Hamburg zu kommen, würde ich beispielhaft erstmal was zur Burschenschaft Germania Hamburg sagen. Das ist ja eine der bekanntesten Burschenschaften in Hamburg und auch darüber hinaus. Meines Erachtens klar völkisch und neofaschistisch, gehört zur radikalen Rechten und ist auch im Dachverband der Deutschen Burschenschaft organisiert, gehört in dem ebenfalls der Burschenschaftlichen Gemeinschaft, das ist nochmal eine Suborganisation, die extreme rechte Position vertritt innerhalb der Deutschen Burschenschaft, und auch dem Schwarz-Weiß-Roten Kartell, ebenfalls ein Bündnis innerhalb der Deutschen Burschenschaft organisiert. Die Germania wird immer mal wieder in VS-Berichten erwähnt, in den letzten Jahren nicht mehr, was allerdings nichts über ihre veränderten politischen Ausrichtungen oder sowas aussagt, sondern eher, wer diese VS-Berichte schreibt und was die für Interessen vertreten. Mittlerweile ist die Germania nicht mehr ganz so aktiv wie früher. In den 70er Jahren hatten sie viel Kontakte zur NPD. In den 90ern haben sie sich dann eher so einer neuen Rechten zugewandt. Es gab den Hamburger Kreis, das war ein Lesekreis der Jungen Freiheit, die sich dann aber formal irgendwann von der Burschenschaft Germania getrennt haben, weil sie ihnen zu radikal waren und ja auch vom VS beobachtet wurden. In den 90er Jahren gab es dann auch einen offen militanten neonazistischen Flügel. Es wurden Wehrsportübungen durchgeführt und sowas. Das passiert meines Erachtens mittlerweile nicht mehr oder ist zumindest nicht mehr ganz so bekannt. Mittlerweile gibt sich die Burschenschaft Germania wieder NPD näher, wurde auch 2000 von der NPD empfohlen für nationalgesinnte Studierende. War 2003, glaube ich, das letzte Mal aktiv sichtbar auf dem Campus. Damals hatten sie eine sehr antisemitisch geprägte Plakatreihe, machen ansonsten Veranstaltungen mit der NPD oder mit bekannten Holocaust-Leugnern wie David Irving, feiern Feste zur Reichsgründungsfeier etc., tun das aber allerdings sehr für sich. Ansonsten sind einige Mitglieder der Burschenschaft Germania immer wieder zu finden bei Nazi-Aktionen in Hamburg oder auch bundesweit. Ist also eigentlich noch ziemlich eindeutig, in was für politischen Kreisen sie sich so bewegen. Es gab zu Zeiten der Schill-Partei in Hamburg zwei Funktionäre, die ebenfalls in der Burschenschaft Germania organisiert waren. Das war zum Beispiel Christian Brandes, damaliger Schatzmeister und wissenschaftspolitischer Sprecher und auch der Vorsitzende der Schill-Jugend, der damals in der Sirichstraße gewohnt hat. Oder auch Thorsten Urhammer, der war früherer Fraktionssitzer in der Altonaer Bezirksversammlung, war ebenfalls bei der Germania. Also es gibt auch in Hamburg noch einige Leute, die es ziemlich weit geschafft haben in Politik und Wirtschaft, aber eine ziemlich dunkle Vergangenheit haben. Vielleicht nochmal ein Zitat, was meines Erachtens die Standpunkte der Burschenschaft Germania Hamburg relativ deutlich macht. Das ist ein Zitat von einer Einladung zu einer Party, die sie 2000 gemacht haben. Genau. Bist du hässlich, fett, rank oder fremd im Land? Bist du von Sorgenfalten, Weltschmerz oder linksliberaler Gesinnung geprägt? Trägst du alternative oder Schickimicki-Kleidung oder gar einen Ring im Ohr? Studierst du Publizistik, Pädagogik oder Theologie oder gar nicht? Hast du den Wehrdienst verweigert oder eine Freundin mit, die weder schön noch still ist? Dann bleib lieber zu Hause. Du würdest sowieso nicht eingelassen werden. Das zweite Beispiel, was ich nochmal aufführen wollte, ist das Beispiel der penalen Burschenschaft Shatia Friedbeck zu Hamburg. Das ist eine Schülerinnenverbindung. Das heißt, dort sind Leute organisiert, die noch nicht oder auch gar nicht studieren. Es ist eine penale Burschenschaft, das heißt, dort sind nicht nur akademische Leute organisiert, sondern auch Leute, die arbeiten, zur Schule gehen, zur Berufsschule gehen etc. Die Verbindung ist gemischt geschlechtlich, hat aber seit Jahren keine aktive Frau mehr, arbeitet streng konspirativ, hat zum Beispiel Tarnnamen wie Sargnagel oder Wallenstein. Schätzungsweise gehören ihr so um die 60 Mitgliederinnen an. Die Burschenschaft Shatia Friedbeck zu Hamburg hat kein eigenes Verbindungshaus. Zum Teil wohnen und treffen sie sich aber bei der Germania, also Burschenschaft Germania Hamburg und oder privat. Bei der Shatia Friedbeck begrüßt man sich mit Heil. Und auch sonst ist man aktiv am äußersten rechten Rand. Es gibt gute Kontakte und auch personelle Überschneidungen zur Hamburger NPD oder zur ehemaligen HDJ. Es werden Säbelmensuren am nackten Oberkörper geschlagen, also man fühlt sich dort noch richtig männlich. In der letzten Zeit stand die Burschenschaft Shatia Friedbeck eher im schlechten Licht. Es gab einen Lehrer an einer katholischen Schule, Jochen Schmutzler, wo es bekannt wurde, dass er Mitglied bei Shatia Friedbeck ist, er wurde daraufhin gekündigt. Oder auch Martin Stoffers musste seine RCDS-Kandidatur und den Vorstand des RCDS zurückgeben, da ebenfalls bekannt wurde, dass er Mitglied der Burschenschaft war. Ansonsten macht die Shatia Friedbeck noch Reichsgründungsfeiern, Heldengedenken, Sonnenwendenfeiern oder auch Vorträge unter Titeln wie Hindenburg, Soldat und Staatsmann. Ihre alten Herren sind Ärzte, Rechtsanwälte, Professoren oder auch Nicht-Akademiker. einige bekannte Menschen der Tschatja Friedberg sind zum Beispiel Johannes Duda oder Andrich Kinnigkeit, ein ehemaliger Student der Wirtschaftswissenschaften, die mittlerweile auch beide aktiv in der extremen Rechten in Hamburg sind, oder auch André Busch, der ist Leiter einer Bankfiliale in Schenefeld. Die Tschatja Friedberg taucht im VS-Bericht auf und das auch regelmäßig. Ansonsten gibt es aus dem Hamburger Waffenring noch die Germania Königsberg, die im letzten Semester auch zwei Veranstaltungen zusammen mit dem Norddeutschen Kulturkreis in ihrem Verbindungshaus in der Heimhuder Straße gemacht hat. Dort gab es zum Teil Gegenprotest, allerdings ist auch der recht gering ausgefallen, was unter anderem daran lag, dass diese Veranstaltung recht konspirativ organisiert und beworben wurden und deshalb recht spät erst bekannt wurde, dass es sie überhaupt gibt. Die Germania Königsberg hat gute Verbindungen zur Jungen Landsmannschaft Ostdeutschland. Das ist die Gruppe, die mit unter anderem mit der NPD den jährlichen Nazi-Aufmarsch in Dresden organisiert und lädt auch namhafte Referentinnen ein, darunter Dieter Stein von der Jungen Freiheit oder auch Hans Filbinger, ein ehemaliger NS-Marinerichter, der unter dem Titel »Was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein« referiert hat. Ansonsten gibt's in Hamburg von den verschiedenen Burschenschaften und studentischen Verbindungen regelmäßig offen beworbene Verbindungsabende. Das findet man dann meistens auf ihren Homepages. Da treffen sie sich in ihren Verbindungshäusern zum gemeinsamen Bier trinken. Es werden Festkommerze, also große Feiern organisiert, zu denen dann fast alle oder alle Verbindungen geladen werden. Es gab zum Beispiel einen Couleurball im Frühjahr, der ist mittlerweile vorübergehend eingestellt, weil es zu wenig Tänzer gibt, genauso wie ein Festkommerz im Herbst. 2008 hat der nur ohne die Germania, also die Burschenschaft Germania, stattgefunden. Das war eine Bedingung des Veranstaltungsortes. 2009 wurde der Festkommerz von dem Veranstaltungsort sogar ganz abgesagt. Leider gibt es, obwohl ja hinreichend bekannt ist, dass es mehrere studentische Verbindungen in Hamburg gibt, die auch eindeutige Kontakte zu extremen Rechten haben, keine wirkliche Distanzierung von den klar rechten extremen Verbindungen. Vor kurzem gab es zwar 5 Aktive der Harmonia Marco Nantangia, die haben einen Preis bei Netz gegen Nazis gewonnen, warum weiß ich auch nicht genau. Anscheinend versuchen sie sich jetzt auch ein bisschen antifaschistisch zu positionieren. Die meisten Verbindungen geben sich als unpolitisch. Gleichzeitig gibt es aber, glaube ich, und darauf sind ja auch die Referentin vorher eindeutig eingegangen, ganz klare Kritikpunkte an studentischen Verbindungen. So, zum Ende nochmal kurz ein paar alte, bekannte Herren oder hohe Damen, die es so in Hamburg oder auch deutschlandweit gibt. Ich habe ja schon einige erwähnt. Bundesweit gibt es vielleicht noch Edmund Stoiber oder auch Franz Josef Strauß, die beide aus konfessionellen Verbindungen kommen. Viele Parteimitglieder der Schill-Partei, zum Beispiel aus der Burschenschaft Germania oder dem Coburger Konvent. Bei Schill selber ist es nach wie vor ein Gerücht. Allerdings für mich zumindest relativ leicht vorstellbar. Ansonsten gibt es Menschen in relativ hohen Politik- und Wirtschaftspositionen, zum Beispiel EU-Kommissare oder auch ein Vizepräsident des Europaparlamentes. Vorsitzende von Ausschüssen im Bundestag etc., die alle nachweisbar aus studentischen Verbindungen kommen. In Hamburg war ja in der letzten Zeit das Thema recht häufig in den Medien aufgrund des neuen Bürgermeisters und ehemaligen Innensenators Ahlhaus. Ihm selber werden ja nachweislich Verbindungen zu einer Burschenschaft nachgesagt. Er ist dort Ehrenmitglied. Sein Nachfolger, der jetzige Innenminister Faldig, hat ebenfalls gute Kontakte zu studentischen Verbindungen in Hamburg und hat, ich glaube, es war 2006, einen guten alten Freund von ihm ermöglicht, seine studentische Verbindungsfeier doch noch abzuhalten, indem er sich damals noch in seiner Rolle als Chef des Verfassungsschutzes Hamburg dafür eingesetzt hat und ein Persil-Schein ausstellte und sowas. Wer sich dafür interessiert, da findet man allerdings auch noch einiges an Informationen im Internet zu diesen ganzen Sachen. Genau, zum Ende nochmal, falls ich immer noch weitergehen mit der Situation in Hamburg und dem Verbindungswesen in Hamburg beschäftigen möchte, 2005 hat der Asse der Uni Hamburg einen Reader rausgegeben, falsch verbunden, der Reader zum Verbindungsunwesen in Hamburg. Gibt es auf jeden Fall noch digital im Internet zu finden und ansonsten auch noch einige Druckexemplare an bekannten Stellen einfach mal nachschauen. Ansonsten ist vielleicht noch Felix Krebs genannt, das ist einer der bekanntesten Autoren, vor allem auch in Hamburg, zum Thema studentische Verbindung, relativ neu, sein Buch Studentenverbindung in Deutschland, ein kritischer Überblick aus antifaschistischer Sicht oder auch Und er muss deutsch sein von 2002. Vielen Dank, Lisa, für diesen Überblick in Hamburg. Da wissen wir auch näher Bescheid, wo die Straßen genau sind zum Beispiel. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Unserer Ansicht nach hilft das Modell des gesellschaftlichen Charaktertypus, des autoritären Charakters, das von Erich Fromm und später Theodor W. Adorno entwickelt wurde und im heutigen Vortrag auch bereits genannt wurde, die Männerbünder besser zu verstehen. In der Berkeley Public Opinion Study, an der unter anderem Adorno beteiligt war und die an der Hypothese orientiert waren, dass die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Überzeugungen eines Individuums häufig ein umfassendes und kohärentes, gleichsam durch eine Mentalität oder einen Geist zusammengehaltenes Denkmuster bilden und dass dieses Denkmuster Ausdruck verborgener Züge der individuellen Charakterstruktur ist. In dieser Studie trat neben verschiedenen anderen Charaktertypen vor allem der des autoritären Charakters auf. Dieser scheint sich nicht mehr wie eine autonome Einheit zu verhalten, sondern eher wie ein submissives Reaktionszentrum, das stets der Konvention entspricht. Als seine Grundlage ist die Angst des modernen Menschen vor der Verantwortung, davor frei zu sein, zu verstehen. Stattdessen wählt er die Abhängigkeit, unterwirft sich unter einen Führer, der die eigentlich erwünschte Macht repräsentiert und mit dem sich dann identifiziert wird, um von dessen Macht wiederum zu profitieren. Dies in der Idee, dass neben dem Masochismus eben auch der Sadismus gegen alle anderen oder Untergeordneten ausgelebt werden kann. Der Weg führt also über das Gedemütigtwerden als Fuchs zum Burschenstatus und dann zum alten Herrn, wobei eine Reihe an Demütigungen und Erniedrigungen durchschritten werden muss. Genau diesen Aufstieg kritisiert Adorno in seinem Vortrag Erziehung nach Auschwitz. Er schreibt: Für das Allerwichtigste gegenüber der Gefahr einer Wiederholung halte ich, der blinden Vormacht aller Kollektive entgegenzuarbeiten, den Widerstand gegen sie dadurch zu steigern, dass man das Problem der Kollektivierung ins Licht rückt. Das ist nicht so abstrakt, wie es sich angesichts der Leidenschaft gerade junger, dem Bewusstsein nach progressiver Menschen, sich in irgendetwas einzugliedern klingt. Anknüpfen ließe sich an das Leiden, das die Kollektive zunächst allen Individuen, die in sie aufgenommen werden, zufügen. Man braucht nur an die ersten Erfahrungen in der Schule zu denken. Anzugehen wäre gegen jene Art Folkways, Volkssitten, Initiationsriten jeglicher Gestalt, die einem Menschen physischen Schmerz, oft bis zum Unerträglichen, antun, als Preis dafür, dass er sich als Dazugehöriger, als einer des Kollektivs fühlen darf. Das Böse von Gebräuchen wie die Raubnächte oder das Haberfeldtreiben und wie derlei bodenständige Sitten sonst heißen mögen, ist eine unmittelbare Vorform der nationalsozialistischen Gewalttat. Kein Zufall, dass die Nazis solche Scheußlichkeiten unter dem Namen Brauchtum verherrlicht und gepflegt haben. Die Wissenschaft hätte hier eine höchst aktuelle Aufgabe. Sie könnte die Tendenz der Volkskunde, die von den Nationalsozialisten begeistert beschlagnahmt wurde, energisch umwenden und dem zugleich brutalen und gespenstischen Überleben dieser Volksfreunde zusteuern. Diesem Gedanken verpflichtet, wollen wir nun einige Gedanken zum Umgang mit Burschenschaften formulieren. Ja, auch wenn in Hamburg die Burschenschaften vielleicht nicht so auffällig auftreten wie in kleineren Universitätsstädten Deutschlands, wie zum Beispiel Göttingen oder Marburg oder eben in Österreich, wo wir aus Wien gehört haben, darf man sie doch nicht unterschätzen. Man kann deutschlandweit von einer verstärkten Zusammenarbeit von rechten Kräften ausgehen. Also NPD und DVU haben sich jetzt kürzlich zusammengeschlossen. Die arbeiten mit Kameradschaften zusammen, natürlich mit den vertriebenen Verbänden, aber auch mit einer sich intellektuell gebenden Rechten oder auch der neuen Rechten. Zu dieser Seite zählt zum Beispiel die Zeitschrift Die Junge Freiheit, die es geschafft hat, von vielen für ein konservatives Blatt gehalten zu werden, wo sie doch einfach immer noch rechtsextrem ist. Man kann also von einer Zusammenarbeit von Mob und Elite, wie Hannah Arendt das nennen würde, ausgehen. Burschenschaften sind natürlich Teil dieser intellektuellen Rechten, da sie sich ja der Universität zugehörig fühlen. Sie vertreten dabei die Kernpunkte von rechts. Nationalismus, vor allen Dingen Deutschnationalismus, Fremden- und Ausländerfeindlichkeit, essentialistische deutsche Identität, das heißt, der deutsche Pass reicht nicht, es muss eine deutsche Herkunft sein, damit völkisches Denken, Rassismus, Antisemitismus, Anti-Amerikanismus und natürlich für den deutschsprachigen Raum sehr wichtig Geschichtsrevisionismus und vor allen Dingen Relativierung der deutschen Kriegsschuld. Ja, gleichzeitig fallen diese Ideen auf immer fruchtbareren Boden an den Universitäten, denn auch hier kann ein gewisser Rechtsruck festgestellt werden. In Hamburg haben wir seit Jahren keinen linken Aster mehr. Stattdessen Studiengebühren und Bachelor-Master-System, die natürlich eine viel elitärere Struktur unter den Studierenden hervorbringen, da Konkurrenz vielmehr an der Tagesordnung steht, um überhaupt einen Abschluss machen zu können, der einen auf in der Berufswelt weiterbringt. Ja, man muss dem also den Burschenschaften weiterhin entschieden entgegentreten durch Skandalisierung und Aufdeckung und Aufklärung. Und selbst wenn es nicht so auffällig ist in Hamburg, wie gesagt, muss das weiterhin gemacht werden.